Heute wieder mit dem Radiomuseum. Sie hören eine Sendung zur Erinnerung an die österreichische Dichterin Ingeborg Bachmann. Sie liest in einer Aufnahme aus dem Jahr 1957 ihren Gedichtzyklus Anrufung des großen Bären. Ingeborg Bachmann, geboren 1926 in Klagenfurt, gestorben 1973 in Rom nach einem Brandunfall unter nie völlig geklärten Umständen, ist auch heute, 16 Jahre nach ihrem Tod, eine von Legenden umwobene Schriftstellerin. Ich denke an die 47-jährige Frau wie an ein Mädchen, schrieb Heinrich Böll in einem Nachruf auf Ingeborg Bachmann. Und dieses Mädchenhafte der Bachmann, ihre Zartheit und unmittelbar spürbare Sensibilität, in Verbindung mit strenger Intellektualität und herber, fast herrischer Emotionalität, prägte das öffentliche Bild der Autorin, eigentlich schon seit ihrem ersten Auftreten bei der Gruppe 47, als sie deren nicht hoch dotierten, aber hoch angesehenen Preis erhielt. Das war 1953. Ingeborg Bachmann war 27 Jahre alt und bis dahin weitgehend unbekannt. Das änderte sich schlagartig mit dieser Preisverleihung und dem Erscheinen ihres ersten Gedichtbandes »Die gestundete Zeit«. Das lyrische Jahr 1953, schrieb damals der Kritiker Günter Blöcker, hat alle Aussicht, in die Literaturgeschichte einzugehen. Wenig später bereits widmete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel der Lyrikerin mit der auratischen Erscheinung eine Titelgeschichte. Das spektakuläre Auftreten der Ingeborg Bachmann ist aber kaum zu verstehen ohne den Kontext der deutschen Nachkriegsgeschichte und Nachkriegsliteratur. Sie wich als Lyrikerin nicht aus in eine unhistorische Naturlyrik, die damals schon wieder en vogue war, noch in einen Ästhetizismus in der Nachfolge Benz, sondern verklammerte Natur und Geschichte in der Tradition der klassischen europäischen Moderne. 1952 hat Ingeborg Bachmann beim NWDR Hannover eine knappe autobiografische Skizze aufgenommen, in der sie sich selber darstellt als poetische Vagantin, getrieben von Fernweh und mit Heimweh gebunden an ein imaginäres Österreich. Ich habe meine Jugend in Kärnten verbracht, im Süden, an der Grenze, in einem Tal, das zwei Namen hat, einen deutschen und einen slowenischen. Und das Haus, in dem seit Generationen meine Vorfahren wohnten, Österreicher und Windische, trägt noch heute einen fremdklingenden Namen. So ist nahe der Grenze noch einmal die Grenze der Sprache. Und ich war hüben und drüben zu Hause mit den Geschichten von guten und bösen Geistern zweier und dreier Länder. Denn über den Bergen, eine Wegstunde weit, liegt schon Italien, das ich nie gesehen habe. Ich glaube, dass die Enge dieses Tals und das Bewusstsein der Grenze mir das Fernweh eingetragen hat. Als der Krieg zu Ende war, ging ich fort, ohne Geld und Gepäck, und kam voll Ungeduld und Erwartung nach Wien, das unerreichbar in meiner Vorstellung gewesen war. Es wurde wieder eine Heimat an der Grenze, zwischen Ost und West, zwischen einer großen Vergangenheit und einer dunklen Zukunft. Und wenn ich später auch nach Paris, London und Deutschland gekommen bin, so besagt das wenig, denn in meiner Erinnerung wird der Weg aus dem Tal nach Wien immer der längste bleiben. Manchmal werde ich gefragt, wie ich als Kind in einem Dorf groß geworden, zur Literatur gefunden hätte. Genau weiß ich es nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass ich in einem Alter, in dem man Grimms Märchen liest, zu schreiben anfing, dass ich ungern arbeitete und gern am Bahndamm lag, meine Gedanken auf Reisen schickte, in fremde Städte und Länder und an das unbekannte Meer, das irgendwo mit dem Himmel den Erdkreis schließt. Immer waren es Meere, Sand und Schiffe, von denen ich träumte, aber dann kam der Krieg und schob vor die traumverhangene, fantastische Welt die wirkliche, in der man nicht zu träumen, sondern sich zu entscheiden hat. Später ist vieles so gekommen, wie ich mir es wünschte. Universitätsstudium, Reisen, Mitarbeit an Zeitschriften und Zeitungen und jetzt die ständige Arbeit im Rundfunk. Das sind alltägliche Stationen eines Lebens, die austauschbar und verwechselbar sind. Es bleibt noch die Frage nach den Einflüssen und Vorbildern, nach dem literarischen Klima, dem man sich zugehörig fühlt. Ich habe einige Jahre hindurch viel gelesen, am liebsten vielleicht die Dichter, die mir am fremdesten waren, Gide, Valéry, Eluard, Eliot und Yeats von den Neueren, und es mag sein, dass ich von ihnen manches gelernt habe. Im Grunde aber beherrscht mich noch immer die mythenreiche Vorstellungswelt meiner Heimat, die ein Stück echtes, kaum realisiertes Österreich ist. Eine Welt, in der viele Sprachen gesprochen werden und viele Grenzen verlaufen. Gedichte zu schreiben scheint mir das Schwerste zu sein, weil hier die Probleme des Formalen, des Themas und des Vokabulars in einem gelöst werden müssen, weil sie dem Rhythmus der Zeit gehorchen und dennoch die Fülle der alten und neuen Dinge auf unser Herz hinordnen sollen, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beschlossen sind. Ingeborg Bachmann las eine autobiografische Skizze aus dem Jahr 1952. Ein Jahr später erschien, wie bereits erwähnt, ihr erster Gedichtband »Die gestundete Zeit«. 1956 der zweite Gedichtband »Anrufung des großen Bären«. Aus diesen Jahren existieren nur zwei kurze Interviews, in denen sie über ihre Lyrik bzw. über ihr lyrisches Weltbild Auskunft gibt. Das zweite entstand 1956 beim Bayerischen Rundfunk in München. Ihr Gesprächspartner war Joachim von Bernsdorf. Ingeborg Bachmann, wir möchten Ihnen die Frage stellen, ob Sie glauben, dass Lyrik in unserer Zeit noch Möglichkeiten hat, von der Umwelt wirklich verstanden und aufgenommen zu werden. Einer Umwelt, die sehr rational bestimmt ist durch die Technik, durch das Gehetze unserer Tage, jedenfalls hier in Nordeuropa. Und man sollte meinen oder könnte meinen, dass das Lyrische wirklich dabei zu kurz kommt, dass es überwalzt wird von dieser ganzen Hast des Menschen und der Mensch keine Zeit findet, noch ein Ohr dafür zu haben. Und vielleicht sogar, dass es auch Dichter oder mögliche Dichter verhindert, zu einer Aussage zu gelangen. Es wird sie nicht verhindern und es wird sie nie verhindern, zu einer Aussage zu gelangen, wenn sie etwas auszusagen haben. Und auch die Zeit wird sie nicht verhindern, etwas auszusagen. Sondern sie verlangt es ja, jede Zeit verlangt nach einer Aussage. Trotzdem wird natürlich immer wieder die Frage gestellt, einerseits die Frage, und wozu Dichter in dürftiger Zeit? Sie stellen sie etwas anders und sagen, wozu Gedichte in dürftiger Zeit? Ich meine, ist das ein Hölderlin-Wort Sinn, also dass diese Frage schon sehr früh gestellt worden ist? Ich habe vorhin schon von dem Rationalen gesprochen. Das Rationale, das also bestimmte Gefahren mit sich bringt, wohl auch gerade für das Lyrische. Aber ich möchte sagen, es hat auf der anderen Seite auch etwas unerhört Befreiendes. Und ich könnte mir denken, dass doch auch in der modernen Lyrik, auch in Ihrer eigenen Lyrik, das Moment des Rationalen eine bestimmte Rolle spielt und dass sicher doch alte Bilder, Metaphern und auch Vorstellungen, wie wir sie aus der Lyrik der Vergangenheit gewöhnt sind, eben durch dieses Rationale aufgelöst und verändert werden. Ja, sie werden verändert. Man könnte sich es aber auch so vorstellen, wenn man die Sprache mit einer Stadt vergleichen würde, dann ist ein alter Stadtkern da und es kommen neuere Stadtteile dazu und am Ende die Tankstellen und die Ausfallstraßen. Und die Stadtränder sehen vielleicht hässlich aus im Vergleich zu dem Stadtkern. Aber es gehört eben zusammen. Das macht eine Stadt von heute aus. Viele von uns finden natürlich die alten Stadtkerne am schönsten. Aber diese Romantisierungen sind doch sicher ein Fehler und auch ein Hindernis, wenn man das Neue verstehen will, unsere Zeit verstehen will und unsere Lyrik. Für viele ist es ein Hindernis. Können Sie mir ein paar Dichter nennen oder hier oder da ein Gedicht, das dieses Neue zum Ausdruck bringt? Ich nenne Ihnen vielleicht am besten ein paar jüngere deutsche Dichter, von denen ich glaube, dass sie das zum Ausdruck bringen. Etwa Günter Eich oder Paul Celan. Ich möchte noch auf etwas anderes einmal zurückkommen, noch einmal auf Ihr Bild von der alten Stadt. Es gibt viele, die sagen, die alte Lyrik, die Lyrik der vergangenen Tage, der Romantik. Darf ich Sie unterbrechen? Bitte. Das heißt, ich glaube vielleicht weniger, dass wir die alten Gedichte mit dem alten Stadtkern vergleichen wollen, sondern die Sprache selbst, meine ich, wäre eine Stadt. Und es wachsen eben aus neue Worte dazu. Ja. Und die alten Gedichte sind aus dem alten Wortmaterial gemacht. Die neuen Gedichte aus altem und neuem, würde ich sagen. Und die Modernität eines Gedichts ist etwas anderes als die Präsenz eines Gedichts. Und ich glaube, dass die schönsten alten Gedichte aus allen Zeiten die Präsenz haben Ich glaube auch, dass man die alten Bilder, wie sie etwa Mörike verwendet hat oder Goethe, nicht mehr verwenden kann, nicht mehr verwenden darf, weil sie sich in unserem Mund unwahr ausnehmen würden. Wir müssen wahre Sätze finden, die unserer eigenen Bewusstseinslage und dieser veränderten Welt entsprechen. Es ist doch so, dass zur Zeit Mörikes und Eichendorffs und Goethes die Natur hier bei uns ein völlig anderes Aussehen hatte. Daraus ergibt sich ja eigentlich, dass ein heutiger Dichter nicht mehr dieselben Bilder bringen kann wie früher. Und wenn er es tut, dann läuft er Gefahr, zu einem Feldwald- und Wiesendichter zu werden. Unsere besten Naturlücker sind dieser Gefahr natürlich entgangen. Sie brauchen nur an Wilhelm Lehmann zu denken, an Karl Krolo. Aber auch an Günter Eich. Im Gegenteil, er hat so viele neue Bilder gefunden, so viele neue Metaphern. Und es liegt ziemlich viel Verzweiflung in einem Satz wie dem von Günter Eich: Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume? Aber zugleich hat er sich auch schon abgefunden damit. Ingeborg Bachmann im Gespräch mit Joachim von Bernsdorff. Eine Aufnahme des Bayerischen Rundfunks von 1956. Im gleichen Jahr erschien der Gedichtband Anrufung des großen Bären, ein Zyklus, in dem die existenzielle Verzweiflung über eine entzauberte, erstarrte Gegenwart noch deutlicher hervortritt als in die gestundete Zeit. Diesen Gedichtzyklus hat Ingeborg Bachmann 1957 beim NDR Hamburg fast vollständig aufgenommen. Hören Sie bitte diese Aufnahme, die damals im Nachtprogramm gesendet wurde und deren Abfolge nicht vollständig der Druckfassung entspricht. Das Spiel ist aus. Mein lieber Bruder, wann bauen wir uns ein Floß und fahren den Himmel hinunter? Mein lieber Bruder, bald ist die Fracht zu groß und wir gehen unter. Mein lieber Bruder, wir zeichnen aufs Papier viele Länder und Schienen. Gib Acht, vor den schwarzen Linien hier fliegst du hoch mit den Minen. Mein lieber Bruder, dann will ich an dem Pfahl gebunden sein und schreien, doch du reitest schon aus dem Totental und wir fliehen zu zweien. Wach im Zigeunerlager und wach im Wüstenzelt, es rinnt uns der Sand aus den Haaren, dein und mein Alter und das Alter der Welt misst man nicht mit den Jahren. Lass dich von listigen Raben, von klebriger Spinnenhand und der Feder im Strauch nicht betrügen. Iss und trink auch nicht im Schlaraffenland. Es schäumt Schein in den Pfannen und Krügen. Nur wer an der goldenen Brücke für die Karfunkelfee das Wort noch weiß, hat gewonnen. Ich muss dir sagen, es ist mit dem letzten Schnee im Garten zerronnen. Von vielen, vielen Steinen sind unsere Füße so wund. Einer heilt, mit dem wollen wir springen, bis der Kinderkönig mit dem Schlüssel zu seinem Reich im Mund uns holt und wir werden singen. Es ist eine schöne Zeit, wenn der Dattelkern keimt. Jeder, der fällt, hat Flügel. Roter Fingerhut ist's, der den Armen das Leichentuch säumt. Und dein Herzblatt singt auf mein Siegel. Wir müssen schlafen gehen, Liebste, das Spiel ist aus. Auf Zehenspitzen, die weißen Hemden bauschen, Vater und Mutter sagen, es geistert im Haus, wenn wir den Atem tauschen. Anrufung des großen Bären. Großer Bär, komm herab, zottige Nacht, Wolken bellst dir mit den alten Augen, Sternenaugen, durch das Dickicht brechen schimmernd deine Pfoten mit den Krallen, Sternenkrallen. Wachsam halten wir die Herden, doch gebannt von dir und misstrauen deinen müden Flanken und den scharfen, halb entblößten Zähnen, alter Bär. Ein Zapfen eure Welt, ihr, die Schuppen dran, ich treib sie, roll sie, von den Tannen im Anfang zu den Tannen am Ende, schnaub sie an, prüf sie im Maul und pack zu mit den Tatzen. Fürchtet euch oder fürchtet euch nicht. Zahlt in den Klingelbeutel und gebt dem blinden Mann ein gutes Wort, dass er den Bären an der Leine hält. Und würzt die Lämmer gut. Es könnte sein, dass dieser Bär sich losreißt, nicht mehr droht und alle Zapfen jagt, die von den Tannen gefallen sind, den großen, geflügelten, die aus dem Paradiese stürzten. Mein Vogel, was auch geschieht, die verheerte Welt sinkt in die Dämmerung zurück, einen Schlaftrunk halten ihr die Wälder bereit und vom Turm, den der Wächter verließ, blicken ruhig und steht die Augen der Eule herab. Was auch geschieht, du weißt deine Zeit, mein Vogel, nimmst deinen Schleier und fliegst durch den Nebel zu mir. Wir äugen im Dunstkreis, den das Gelichter bewohnt. Du folgst meinem Wink, stößt hinaus und wirbelst Gefieder und Fell. Mein eisgrauer Schultergenoss, meine Waffe, mit jener Feder besteckt, meine einzigen Waffe, mein einziger Schmuck, Schleier und Feder von dir. Wenn auch im Nadeltanz unterm Baum die Haut mir brennt und der hüfthohe Strauch mich mit würzigen Blättern versucht, wenn meine Locke züngelt, sich wiegt und nach Feuchte verzehrt, stürzt mir der Sterneschutt doch genau auf das Haar. Wenn ich vom Rauch behelmt wieder weiß, was geschieht, mein Vogel, mein Beistand des Nachts, wenn ich befeuert bin in der Nacht, knistert's im dunklen Bestand und ich schlage den Funken aus mir. Wenn ich befeuert bleib, wie ich bin und vom Feuer geliebt, bis das Harz aus den Stämmen tritt, auf die Wunden träufelt und warm die Erde verspinnt, und wenn du mein Herz auch ausraubst des Nachts, mein Vogel auf Glauben und mein Vogel auf Treu, rückt jene Warte ins Licht, die du besänftigt in herrlicher Ruhe erfliegst, was auch geschieht. Landnahme. Ins Weideland kam ich, als es schon Nacht war, in den Wiesen die Narben witternd und den Wind eher sich regte, die Liebe graste nicht mehr, die Glocken waren verhallt und die Büschel verhärmt. Ein Horn stak im Land, vom Leittier verrannt, ins Dunkel gerammt. Aus der Erde zog ich's, zum Himmel hob ich's mit ganzer Kraft. Um dieses Land mit Klängen ganz zu erfüllen, stieß ich ins Horn, willens im kommenden Wind und unter den wehenden Halmen jeder Herkunft zu leben. Curriculum Vitae. Lang ist die Nacht, lang für den Mann, der nicht sterben kann, lang unter Straßenlaternen schwankt sein nacktes Aug und sein Aug schnapsatem blind und Geruch von nassem Fleisch unter seinen Nägeln betäubt ihn nicht immer, oh Gott, lang ist die Nacht. Mein Haar wird nicht weiß, denn ich kroch aus dem Schoß von Maschinen, rosenrot strich mir der auf die Stirn und die Strähnen, man hat ihr die schneeweiße Schwester erwürgt, aber ich, der Häuptling, schritt durch die Stadt von 10 mal 100.000 Seelen, und mein Fuß trat auf die Seelenasseln unterm Lederhimmel, aus dem 10 mal 100.000 Friedenspfeifen hingen, kalt. Engelsruhe wünschte ich mir oft und Jagdgründe, voll vom ohnmächtigen Geschrei meiner Freunde. Mit gespreizten Beinen und Flügeln, binsenweiß, stieg die Jugend über mich. Über Jauche, über Jasmin ging's in die riesigen Nächte mit dem Quadratwurzelgeheimnis. Es hauchte die Sage des Tods stündlich mein Fenster an. Wolfsmilch gebt mir und schüttet in meinen Rachen das Lachen der Alten vor mir, wenn ich in Schlaf fall über den Folianten, in dem beschämenden Traum, dass ich nicht taug für Gedanken, mit Trotteln spiel, aus den Schlangenfransen. Auch unsere Mütter haben von der Zukunft ihrer Männer geträumt, sie haben sie mächtig gesehen, revolutionär und einsam, doch nach der Andacht im Garten über das flammende Unkraut gebeugt, Hand in Hand mit dem geschwätzigen Kind ihrer Liebe. Mein trauriger Vater, warum habt ihr damals geschwiegen und nicht weitergedacht? Verloren in den Feuerfontänen in einer Nacht neben einem Geschütz, das nicht feuert, verdammt lang ist die Nacht unter dem Auswurf des gelbsüchtigen Monds, seinem galligen Licht fegt in der Machttraumspur über mich, das halte ich nicht ab, der Schlitten mit der verbrämten Geschichte hinweg. Nicht, dass ich schlief, wach war ich, zwischen Eisskeletten suchte ich den Weg, kam heim, wand mir Efeu um Arm und Bein und weiste mit Sonnenresten die Ruinen. Ich hielt die hohen Feiertage und erst wenn es gelobt war, brach ich das Brot. In einer großspurigen Zeit muss man rasch von einem Licht ins andere gehen, von einem Land ins andere. Und am Regenbogen, die Zirkelspitze im Herzen, zum Radius genommen die Nacht, weit offen. Von den Bergen sieht man Seen, in den Seen Berge, und im Wolkengestühl schaukeln die Glocken der einen Welt. Wessen Welt zu wissen, ist mir verboten. An einem Freitag geschah's, ich fastete um mein Leben, die Luft troff vom Saft der Zitronen und die Gräte stak mir im Gaumen. Da löste ich aus dem entfalteten Fisch einen Ring, der ausgeworfen bei meiner Geburt in den Strom der Nacht fiel und versank. Ich warf ihn zurück in die Nacht. Oh, hätte ich nicht Todesfurcht, hätte ich das Wort, verfehlte ich's nicht. Hätte ich nicht Disteln im Herz, schlüg ich die Sonne nicht aus. Hätte ich nicht Gier im Mund, tränk ich das wilde Wasser nicht. Schlüg ich die Wimpern nicht auf, hätte ich die Schnur nicht gesehen. Ziehen Sie den Himmel fort. Trügt mich die Erde nicht, läge ich schon lange still, läge ich schon lang, wo die Nacht mich will, ehe sie die Nüstern bläht und ihren Huf hebt zu neuen Schlägen. Immer zum Schlag, immer die Nacht und kein Tag. Heimweg. Nacht aus Schlüsselblumen und verwunschenem Klee, feuchte mir die Füße, dass ich leichter geh. Der Vampir im Rücken übt den Kinderschritt und ich höre ihn atmen, wenn er kreuzweis tritt. Folgt er mir schon lange, habe ich wen gekränkt, was mich retten könnte, ist noch nicht verschenkt. Wo die Halme zelten um den Felsenspund, bricht es aus der Quelle altem, klarem Mund. Um nicht zu verderben, bleib nicht länger aus. Hör das Schlüssel klirren, komm ins Wiesenhaus. Reinen Fleischs wird sterben, wer es nicht mehr liebt. Über Rausch und Trauer nur mehr Nachricht gibt. Mit der Kraft des Übels, das mich niederschlug, weitet seine Schwinge der Vampir im Flug, hebt die tausend Köpfe, Freund und Feindgesicht, vom Saturn beschattet, der den Ring zerbricht. Ist das Mal gerissen in die Nackenhaut, öffnen sich die Türen, grün und ohne Laut, und die Wiesenschwelle glänzt von meinem Blut. Deck mir, Nacht, die Augen mit dem Narrenhut. Nebelland. Im Winter ist meine Geliebte unter den Tieren des Waldes. Dass ich vor Morgen zurück muss, weiß die Füchsin und lacht, wie die Wolken erzittern und mir auf den Schneekragen fällt eine Lage von brüchigem Eis. Im Winter ist meine Geliebte ein Baum unter Bäumen und lädt die glückverlassenen Krähen ein in ihr schönes Geäst. Sie weiß, dass der Wind, wenn es dämmert, ihr starres, mit Reif besetztes Abendkleid hebt und mich heimjagt. Im Winter ist meine Geliebte unter den Fischen und stumm. Hörig den Wassern, die der Strich ihrer Flossen von innen bewegt, stehe ich am Ufer und seh, bis mich Schollen vertreiben, wie sie taucht und sich wendet. Und wieder vom Jagdruf des Vogels getroffen, der seine Schwingen über mir steift, stürze ich auf offenem Feld. Sie entfiedert die Hühner und wirft mir ein weißes Schlüsselbein zu. Ich nehm's um den Hals und geh fort durch den bitteren Flaum. Treulos ist meine Geliebte, ich weiß. Sie schwebt manchmal auf hohen Schuhen nach der Stadt. Sie küsst in den Bars mit dem Strohhalm die Gläser tief auf den Mund. Und es kommen ihr Worte für alle. Doch diese Sprache verstehe ich nicht. Nebelland habe ich gesehen, Nebelherz habe ich gegessen. Die blaue Stunde. Der alte Mann sagt, mein Engel, wie du willst, wenn du nur den offenen Abend stillst und an meinem Arm eine Weile gehst, den Wahrspruch verschworener Linden verstehst, die Lampen gedunsen, betreten im Blau, letzte Gesichter, nur deins glänzt genau. Tod, die Bücher, entspannt die Pole der Welt, was die dunkle Flut noch zusammenhält, die Spange in deinem Haar scheidet aus. Ohne Aufenthalt, Windzug in meinem Haus, Mondpfiff, dann auf freier Strecke der Sprung, die Liebe geschleift von Erinnerung. Der junge Mann fragt: Und wirst du auch immer, schwörst bei den Schatten in meinem Zimmer und ist der Lindenspruch dunkel und wahr, sag ihn her mit Blüten und öffne dein Haar und den Puls der Nacht, die verströmen will, dann ein Mondsignal und der Wind steht still. Gesellig sind Lampen im blauem Licht, bis der Raum mit der Wagenstunde bricht und das sanften Bissen dein Mund einkehrt bei meinem Mund, bis dich Schmerz belehrt. Lebendig das Wort, das die Welt gewinnt, ausspielt und verliert. Und Liebe beginnt. Das Mädchen schweigt, bis die Spindel sich dreht, Sterntaler fällt, die Zeit in den Rosen vergeht. Ihr Herren, gebt mir das Schwert in die Hand, und Jeanne d'Arc rettet das Vaterland. Leute, wir bringen das Schiff durchs Eis, ich halte den Kurs, den keiner mehr weiß. Kauft Anemonen, drei Wünsche das Bund, die schließen vom Hauch eines Wunsches den Mund. Vom hohen Trapez im Zirkuszelt spring ich durch den Feuerreifen der Welt. Ich gebe mich in die Hand meines Herrn und er schickt mir gnädig den Abendstern. Erklär mir, Liebe. Dein Hut lüftet sich leis, grüßt, schwebt im Wind. Dein unbedeckter Kopf hat's Wolken angetan. Dein Herz hat anderswo zu tun. Dein Mund verleibt sich neue Sprachen ein. Das Zittergras im Land nimmt überhand. Sternblumen bläst der Sommer an und aus. Von Flocken blind erhebst du dein Gesicht. Du lachst und weinst und gehst an dir zugrund. Was soll dir noch geschehen? Erklär mir, Liebe. Der Pfau in feierlichem Staunen schlägt sein Rad. Die Taube stellt den Federkragen hoch. Vom Gurren überfüllt dehnt sich die Luft. Der Entrich schreit, vom wilden Honig nimmt das ganze Land. Auch im gesetzten Bark hat jedes Beet ein goldener Staub umsäumt. Der Fisch errötet, überholt den Schwarm und stürzt durch Grotten ins Korallenbett. Zur Silbersandmusik tanzt scheu der Skorpion. Der Käfer riecht die herrlichste von weit. Hätte ich nur seinen Sinn, ich fühlte auch, dass Flügel unter ihrem Panzer schimmern und nehme den Weg zum roten Erdbeerstrauch. Erklär mir, Liebe. Wasser weiß zu reden, die Welle nimmt die Welle an der Hand. Im Weinberg schwillt die Traube, springt und fällt. So arglos tritt die Schnecke aus dem Haus. Ein Stein weiß einen anderen zu erweichen. Erklär mir, Liebe, was ich nicht erklären kann. Sollte ich die kurze, schauerliche Zeit nur mit Gedanken Umgang haben und allein nichts Liebes kennen und nichts Liebes tun, muss einer denken, wird er nicht vermisst. Du sagst, es zählt ein anderer Geist auf ihn. Erklär mir nichts. Ich sehe den Salamander durch jedes Feuer gehen. Kein Schauer jagt ihn und es schmerzt ihn nichts. Scherbenhügel. Vom Frost begattet die Gärten, das Brot in den Öfen verbrannt. Der Kranz aus den Erntelegenden ist Zunder in deiner Hand. Verstumm, verwahr deinen Bettel, die Worte von Tränen bestürzt, unter dem Hügel aus Scherben, der immer die Furchen schürzt. Wenn alle Krüge zerspringen, was bleibt von den Tränen im Krug? Unten sind Spalten voll Feuer, sind Flammenzungen am Zug. Erschaffen werden noch Dämpfe beim Wasser- und Feuerlaut. O Aufgang der Wolken, der Worte, dem Scherbenberg anvertraut. Tage in Weiß. In diesen Tagen stehe ich auf mit den Birken und kämme mir das Weizenhaar aus der Stirn vor einem Spiegel aus Eis. Mit meinem Atem vermengt, flockt die Milch, so früh schäumt sie leicht. Und wo ich die Scheibe behauch, erscheint von einem kindlichen Finger gemalt, wieder dein Name, Unschuld, nach so langer Zeit. In diesen Tagen schmerzt mich nicht, dass ich vergessen kann und mich erinnern muss. Ich liebe bis zur Weißglut lieb ich und danke mit englischen Grüßen. Ich habe sie im Fluge erlernt. In diesen Tagen denke ich des Albatros, mit dem ich mich auf- und herüberschwang, in ein unbeschriebenes Land. Am Horizont ahne ich, glanzvoll im Untergang, meinen fabelhaften Kontinent dort drüben, der mich entließ im Totenhemd. Ich lebe und höre von fern seinen Schwanengesang. Harlem. Von allen Wolken lösen sich die Dauben. Der Regen wird durch jeden Schacht gesiebt. Der Regen springt von allen Feuerleitern und klimpert auf dem Kasten voll Musik. Die schwarze Stadt rollt ihre weißen Augen und geht um jede Ecke aus der Welt. Die Regen rhythmen und da wandert Schweigen. Der Regenblues wird abgestellt. Toter Hafen. Feuchte Flaggen hängen von den Masten in den Farben, die kein Land je trug. Und sie wehen für verschlammte Sterne und den Mond, der grün im Mastkorb ruht. Wasserwelt aus den Entdeckerzeiten, Wellen überwuchern jeden Weg. Und von oben tropft das Licht aus Netzen neuer Straßen in die Luft verlegt. Drunten blättern Wasser in den Bibeln und die Kompassnadel steht auf Nacht. Aus den Träumen wird das Gold gewaschen und dem Meer bleibt die Verlassenschaft. Nicht ein Land, nicht eins blieb unbetreten und zerrissen treibt das Seemannsgarn, denn die tollen, lachenden Entdecker fielen in den toten Wasserarm. Was wahr ist? Was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen. Was wahr ist, bitten Schlaf und Tod dir ab, als eingefleischt von jedem Schmerz beraten. Was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab. Was wahr ist, so entzunken, so verwaschen, in Keim und Blatt, im faulen Zungenbett, ein Jahr und noch ein Jahr und alle Jahre. Was wahr ist, schafft nicht Zeit. Es macht sie wett. Was wahr ist, zieht der Erde einen Scheitel, kämmt Traum und Kranz und die Bestellung aus. Es schwillt sein Kamm und voll gerauften Früchten schlägt es in dich und trinkt dich gänzlich aus. Was wahr ist, und da bleibt nicht bis zum Raubzug, bei dem es dir vielleicht ums Ganze geht. Du bist sein Raub beim Aufbruch deiner Wunden. Nichts überfällt dich, was dich nicht verrät. Es kommt der Mond mit den vergällten Krügen, so trinkt dein Maß. Es sinkt die bittere Nacht, der Abschaum flockt den Tauben ins Gefieder, wird nicht ein Zweig in Sicherheit gebracht. Du haftest in der Welt, beschwert von Ketten, doch treibt, was wahr ist, Sprünge in die Wand. Du wachst und siehst im Dunkeln nach dem Rechten, dem unbekannten Ausgang zugewandt. Das erstgeborene Land. In mein erstgeborenes Land, in den Süden, zog ich und fand, nackt und verarmt und bis zum Gürtel im Meer, Stadt und Kastell. Vom Staub in den Schlaf getreten, lag ich im Licht, und vom ionischen Salz belaubt hing ein Baumskelett über mir, da fiel kein Traum herab. Da blüht kein Rosmarin, kein Vogel frischt sein Lied in Quellen auf. In meinem erstgeborenen Land im Süden sprang die Viper mich an und das Grausen im Licht. O schließ, die Augen schließ, press den Mund auf den Biss. Und als ich mich selber trank und mein erstgeborenes Land die Erdbeben wiegten, da war ich zum Schauen erwacht. Da fiel mir Leben zu. Da ist der Stein nicht tot. Der Docht schnellt auf, wenn ihn ein Blick entzündet. Lieder von einer Insel. Schattenfrüchte fallen von den Wänden, Mondlicht dünnigt das Haus und Asche erkaltet der Krater, trägt der Meerwind herein. In den Umarmungen schöner Knaben schlafen die Küsten. Dein Fleisch besinnt sich auf meins, es war mir schon zugetan, als sich die Schiffe vom Land lösten und Kreuze mit unserer sterblichen Last Mastendienst taten. Nun sind die Richtstätten leer, sie suchen und finden uns nicht. Wenn du auferstehst, wenn ich auferstehe, ist kein Stein vor dem Tor, liegt kein Boot auf dem Meer. Morgen rollen die Fässer sonntäglichen Wellen entgegen, wir kommen auf gesalbten Sohlen zum Strand, waschen die Trauben und stampfen die Ernte zu Wein, morgen am Strand. Wenn du auferstehst, wenn ich auferstehe, hängt der Henker am Tor, sinkt der Hammer ins Meer. Einmal muss das Fest ja kommen. Heiliger Antonius, der du gelitten hast, heiliger Leonhard, der du gelitten hast, heiliger Vitus, der du gelitten hast, Platz unseren Bitten, Platz den Betern, Platz der Musik und der Freude. Wir haben Einfalt gelernt, wir singen im Chor der Zikaden, wir essen und trinken, die mageren Katzen streichen um unseren Tisch. Bis die Abendmesse beginnt, halte ich dich an der Hand mit den Augen und ein ruhiges, mutiges Herz opfert dir seine Wünsche. Honig und Nüsse den Kindern, volle Netze den Fischern, Fruchtbarkeit den Gärten, Mond dem Vulkan, Mond dem Vulkan. Unsere Funken setzten über die Grenzen, über die Nacht schlugen Raketen ein Rad, auf dunklen Flößen entfernt sich die Prozession und räumt der Vorwelt die Zeit ein, den schleichenden Echsen, der schlemmenden Pflanze, dem fiebernden Fisch, den Orgien des Winds und der Lust des Bergs, wo ein frommer Stern sich verirrt, ihm auf die Brust schlägt und zerstäubt. Jetzt seid standhaft, dörichte Heilige, sagt dem Festland, dass die Krater nicht ruhen. Heiliger Rochus, der du gelitten hast, o der du gelitten hast, heiliger Franz. Wenn einer fortgeht, muss er den Hut mit den Muscheln, die er sommerüber gesammelt hat, ins Meer werfen und fahren mit wehendem Haar. Er muss den Tisch, den er seiner Liebe deckte, ins Meer stürzen. Er muss den Rest des Weins, der im Glas blieb, ins Meer schütten. Er muss den Fischen sein Brot geben und einen Tropfen Blut ins Meer mischen. Er muss sein Messer gut in die Wellen treiben und seinen Schuh versenken, Herz, Anker und Kreuz, und fahren mit wehendem Haar. Dann wird er wiederkommen. Wann? Frag nicht. Es ist Feuer unter der Erde und das Feuer ist rein. Es ist Feuer unter der Erde und flüssiger Stein. Es ist ein Strom unter der Erde, der strömt in uns ein. Es ist ein Strom unter der Erde, der senkt das Gebein. Es kommt ein großes Feuer, es kommt ein Strom über die Erde. Wir werden Zeugen sein. Nord und Süd. Zu spät erreichten wir der Gärten Garten, in jenem Schlaf, von dem kein Dritter weiß. Im Ölzweig wollte ich den Schnee erwarten, im Mandelbaum den Regen und das Eis. Wie aber soll die Palme es verwinden, dass du den Wall aus warmen Lauben schleifst? Wie soll ihr Platz sich in den Nebel finden? wenn du die Wetterkleider überstreifst. Bedenk, der Regen machte dich befangen, als ich den offenen Fächer zu dir trug. Du schlugst ihn zu, dir ist die Zeit entgangen, seit ich mich aufhob mit dem Vogelzug. Römisches Nachtbild. Wenn das Schaukelbrett die sieben Hügel nach oben entführt, gleitet es auch von uns beschwert und umschlungen ins finstere Wasser, taucht in den Flussschlamm, bis in unserem Schoß die Fische sich sammeln. Ist die Reihe an uns, stoßen wir ab. Es sinken die Hügel, wir steigen und teilen jeden Fisch mit der Nacht. Keiner springt ab. So gewiss ist's, dass nur die Liebe und einer den anderen erhöht. Unter dem Weinstock. Unter dem Weinstock im Traubenlicht reift dein letztes Gesicht. Die Nacht muss das Blatt wenden, die Nacht muss das Blatt wenden, wenn die Schale zerspringt und aus dem Fruchtfleisch die Sonne trinkt. Die Nacht muss das Blatt wenden, denn dein erstes Gesicht steigt in dein Trugbild, gedämmt vom Licht. Unter dem Weinstock im Traubenstrahl prägt der Rausch dir einmal. Die Nacht muss das Blatt wenden. Schwarzer Walzer. Das Ruder setzt auf den Gong mit dem schwarzen Walzer ein. Schatten mit stumpfen Stichen nähen die Gitarren ein. Unter der Schwelle erglänzt im Spiegel mein finsteres Haus. Leuchte treten sich sanft die flammenden Spitzen aus. Über die Klänge verhängt Eintracht von Welle und Spiel. Immer entzieht sich der Grund mit einem anderen Ziel. Schuld ich dem Tag den Marktschrei und den blauen Ballon, Steinrumpf und Vogelschwinge suchen die Position zum Pas de deux ihrer Nächte, lautlos mir zugewandt. Venedig, gepfählt und geflügelt, Abend- und Morgenland. Nur Mosaiken wurzeln und halten im Boden fest, Säulen und tanzen die Bäuen, Fratzen und Freskenrest. Kein August war geschaffen, die Löwensonne zu sehen. Schon am Eingang des Sommers ließ sie die Mähne wehen. Denk dir, abgöttische Helle, den Prankenschlag auf den Bug und im Gefolge des Kiels den törichten Maskenzug. Überm ersäuften Parkett, zu Spitze geschifft ein Tuch, brackiges Wasser, die Liebe und ihren Geruch. Introduktion, dann den Auftakt zur Stille. Und nichts nachher. Pausen, schlagende Ruder und die Coda vom Meer. Nach vielen Jahren. Leicht ruht der Pfeil der Zeit im Sonnenbogen. Wenn die Agave aus dem Felsen tritt, wird über ihr dein Herz im Wind gewogen und hält mit jedem Ziel der Stunde Schritt. Schon überfliegt ein Schatten die Azoren und deine Brust der zitternde Granat. Ist auch der Tod dem Augenblick verschworen, bist du die Scheibe, die ihm blendend naht. Ist auch das Meer verwöhnt und Glanz erfahren, erhöht's den Spiegel für die Handvoll Blut. Und die Agave blüht nach vielen Jahren im Schutz der Felsen, vor der trunkenen Flut. Schatten, Rosen, Schatten. Unter einem fremden Himmel Schatten, Rosen, Schatten. Auf einer fremden Erde zwischen Rosen und Schatten. In einem fremden Wasser mein Schatten. Bleib. Die Fahrten gehen zu Ende, der Fahrtenwind bleibt aus. Es fällt dir in die Hände ein leichtes Kartenhaus. Die Karten sind bebildert und zeigen jeden Ort. Du hast die Welt geschildert und mischst sie mit dem Wort Profundum der Partien, die dann im Gange sind. Bleib, um das Blatt zu ziehen, mit dem man sie gewinnt. An die Sonne. Schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht, schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht, viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen und zu weit schöneren Berufen als jedes andere Gestirn, weil dein und mein Leben jeden Tag an ihr hängt, ist die Sonne. Schöne Sonne, die aufgeht, ihr Werk nicht vergessen hat und beendet. Am schönsten im Sommer, wenn ein Tag an den Küsten verdampft und ohne Kraft gespiegelt die Segel über dein Aug ziehen, bis du müde wirst und das Letzte verkürzt. Ohne die Sonne nimmt auch die Kunst wieder den Schleier. Du erscheinst mir nicht mehr und die See und der Sand von Schatten gepeitscht fliehen unter mein Lied. Schönes Licht, das uns warm hält, bewahrt und wunderbar sorgt, dass ich wieder sehe und dass ich dich wieder sehe. Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Nichts Schöneres, als den Stab im Wasser zu sehen und den Vogel oben, der seinen Flug überlegt, und unten die Fische im Schwarm, gefärbt, geformt, in die Welt gekommen mit einer Sendung von Licht, und den Umkreis zu sehen, das Geviert eines Felds, das Tausendeck meines Lands, und das Kleid, das du angetan hast, und dein Kleid glockig und blau. Schönes Blau, in dem die Pfauen spazieren und sich verneigen, Blau der Fernen, der Zonen des Glücks mit den Wettern für mein Gefühl, blauer Zufall am Horizont, und meine begeisterten Augen weiten sich wieder und blinken und brennen sich wund. Schöne Sonne, der vom Staub noch die größte Bewunderung gebührt. Drum werde ich nicht wegen dem Mond und den Sternen und nicht, weil die Nacht mit Kometen prahlt und in mir einen Narren sucht, sondern deinetwegen und bald endlos und wie um nichts sonst Klage führen über den unabwendbaren Verlust meiner Augen. Hotel de la Paix. Die Rosenlast stürzt lautlos von den Wänden und durch den Teppich scheinen Grund und Boden. Das Lichtherz bricht der Lampe dunkel Schritte. Der Riegel hat sich vor den Tod geschoben. NDR 3 Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie in einer Aufnahme vom Februar 1957 die Lyrikerin Ingeborg Bachmann mit ihrem Gedichtzyklus Anrufung des großen Bären. Der Lesung voraus gingen ein Interview mit Ingeborg Bachmann, das Joachim von Bernsdorf 1956 für den Bayerischen Rundfunk führte, sowie eine autobiografische Skizze der Autorin, aufgenommen im November 1952 beim NWDR in Hannover. Redaktion der Reihe Hanjo Kesting. Im nächsten Radiomuseum am kommenden Donnerstag senden wir ein Gespräch zwischen Theodor W. Adorno und Ernst Bloch aus dem Jahre 1962. Die Utopie und ihre Gefährdungen.